Wir haben den 12.11.2013, 19.03 Uhr. Wir müssen gar nichts. Erstens mal müssen wir gar nichts. Aber wir machen heute ein bisschen zackiger, weil wir gemerkt haben, wir haben nicht allzu viele Themen, aber wollten es uns dennoch nicht nehmen lassen, nicht zu senden. Ist das so richtig gewesen, rein rhetorisch, Boccio? Absolut, ja. Man ja. Will ja auch gehört werden. Man will ja Gehör finden, sozusagen. Ja, genau. Wenn man es schon nicht in der eigenen Familie bekommt und im Freundeskreis, die immer sagen, dann machen wir es einfach so. Wir erzählen einfach irgendwas und es muss dann halt von euch gehört werden, ob ihr wollt oder nicht. Nein, wir hatten uns gedacht, weil wir irgendwie nicht jede Woche unbedingt 90 Minuten senden, können wir schon, wir können natürlich viel Bullshit quatschen, so wie jetzt, aber wir haben uns gedacht, wir machen einfach, wenn nicht allzu viele Themen sind, dann machen wir eine kleine, zackige, schnelle Nummer, ja, so wie jetzt. Wir versuchen es wirklich, diesmal ganz zackig zu machen. Wir überlegen uns noch, wie dieses Format hier heißen wird. Aber Poccio, wir machen heute mal ganz ruhig. Sprich, wir gehen nicht en Detail auf jedes Spiel ein. Auch nicht en vogue? En vogue sind wir aber immer noch sowieso dennoch. Und ja, ich weiß gar nicht, ob der Hörer das jetzt per se verstanden hat, was ich jetzt von ihm will. Aber das werden sie dann schon merken. Ja, das wird das, die schnelle Nummer halt. Le Schnack. Alles dabei. Hashtag Le Schnack. Ja. Ja. Weißt du, warum Guybrush heißt bei Monkey Island? Ich glaube, du hast es mir schon mal erzählt, aber ich habe es wieder verdrängt. Erzähl es nochmal bitte. Weil der Designer von Guybrush Threepwood, der die Figur gemacht hat, der hatte erst noch keinen Namen, sondern nur das Design, also wie er aussieht. Hm. Und dann hieß die Datei auf seinem PC, also das, so wie die Figur aussah, hat ja dann auch eine Datei, weil die ja irgendwo erstellt wurde, die hieß guy.brush. Ja, na klar, die Endung Brush, ja, stimmt. Mhm. Und dann hat man sich gedacht, mach einen Punkt weg, Guybrush. Tja, der verkauft übrigens diese schönen Lederjacken. Hier brüllt gerade wer rum. Das hasse ich ja. Eigentlich müsste ich jetzt mal auf die Straße gehen und sagen, hier ist eine Sendesituation. Ich habe eben noch gesagt gekriegt, ein tolles Weihnachtsgeschenk wäre, wenn man mir einfach so eine Oldschool-On-Air-Lampe schenken würde. Das wäre klasse. Oder? Das wäre super. Die würde ich aber draußen an die Wand machen, ne? Damit man da doch von der Straße aus sieht. Genau, ja. Ja. Die sich so dreht. Übrigens, Poccio, du hast mir ja unter der Woche mal so einen Text, einen Artikel geschickt von der Grevenbrocher Times, glaube ich, war es. Ja. Und da war ein Journalist, der, glaube ich, auch aber Gladbach-Fan war, einen Text geschrieben, in dem er tatsächlich geschrieben hatte, bei der Partie gegen Nürnberg, da hat man ausnahmsweise nicht den Champagner-Fußball gesehen, den man gewohnt ist, Poccio. Ja. Kann ich da schon eine leichte Bourgeois-Nuance vernehmen? Die Nuance ist auf jeden Fall erkennbar, das würde ich schon so sagen. Ich finde diesen Hashtag Champagnerfußball, ich finde es ja nicht schlecht. Ich fand deine Weiterführung heute im Meeting, das wir vorher ja jeder Sendung haben, als du gesagt hast, übrigens, dass die Bayern bald in die Champagner-Arena fahren, finde ich auch sehr treffend. Ich glaube, auch bald wird es so sein, dass wir nicht mehr das gute Pils oder ein gutes Kölsch oder ein gutes Alt, um jetzt mal alle Biersorten zu nennen. Nein, es wird einfach nur noch Champagner ausgeschenkt, denn zum Champagner-Fußball gehört dann auch. Aber ihr seid immer noch in einem Fußballstadion und der Champagner, der muss unbedingt aus der Zapfanlage kommen und in so einen ollen Plastikbecher geschüttet werden. Ja, aber es gibt doch auch so das heißt doch Sekttulpen, oder diese Gläser? Ach, die aber dann aus Plastik. Genau. Und muss Gilde draufstehen. Ja, oder die müssen aus so einem essbaren Zeug sein, wie die Becher bei McDonald's früher waren, wo das McSunday drin war. Oder im Schwimmbad immer, wo man die Pommes mit... Oh, mit dem Ketchup und der Mayo noch dran. Mhm. Ne? Da gab es auch mal so Waffeln. Mhm. So ein... Ja, ich glaube, dass... Gibt's noch Freibäder? Was ist mit dir los? Bei dir verzagt gerade die Stimme. Ja, das passiert schon mal. Das ist eigentlich noch. Das ist nach ein paar Stunden Arbeit kommt das schon mal vor, dass sie dann mal weg ist. Ne? Aber übrigens, ich habe heute ein schwarzes Loch erzeugt bei mir im Büro. Also nicht im Schwarzulenzen oder? Nee. Also ich habe ja hier so ein PC-Zimmer zu Hause, ne? wo ich meine Xbox stehen habe und mein PC und so, bla bla bla, ne? In Wahrheit ist es eine PC-Etage, lasst euch da nichts erzählen. Und zwar habe ich da an meine Xbox mein iPhone aufgeladen. Ja, na klar. Das ist so, als wenn man bei Google Google eingibt. Ja. Dann steht ein kurzfristiges schwarzes Loch. Ja. Übrigens ist so auch diese Tunguska-Explosion in Sibirien, in der Tundra. Da hat jemand ein iPhone an eine Xbox gesteckt und dann gab es dieses. Aber damals war es noch so eine Ur-Xbox und da du ja eine 360 zur Zeit hast. Die aktuelle Xbox, noch, muss man noch sagen. Ne, was? Das ist noch die aktuelle. Ja, natürlich ist es die aktuelle, ja, na klar. Sag mal, nehme ich eigentlich auf? So ein Zufall. Ja! Hallo! Ja, nee. Also so war das gewesen, glaube ich. So habe ich das zumindest bei Hoaxilla gehört. Ja, aber Hashtag nochmal Champagnerfußball. Das muss man wirklich dazu sagen. Naja, klar. 18. Spieltag, ne? Sind wir zu Gast. Ja, in der Champagner-Arena. In der Champagner-Arena. Wollen wir mal gucken, ob da nicht vielleicht dann... Tja, dann heißt es Sekt oder Selter. Er war gar nicht so schlecht. Aus der Hüfte raus war der. Wirklich. Ein richtiger humoresker Schnellschuss. Ein Gassenhauer. Ein Gassenhauer ist eigentlich einfach nur ein Blockbuster. Ja, ja, ja, ja. Dasselbe. Das ist ja bei einer Ausgabe von uns auch fast ähnlich. Ja, das kann man so stehen. Blockbuster. Das wäre auch mal ein Formatsname. Mhm. So, aber kommen wir mal zum 12. Spieltag. Wir wollten heute zacki-zacki machen, denn heute steht noch ein Großes an. Ja. Ganz Großes. Großartig breathtaking Begegnung habe ich an diesem Spieltag nicht miterlebt. Ich habe natürlich das Real Derby 96 gegen Braunschweig, was es seit 37 Jahren nicht mehr gab, natürlich live gesehen. Natürlich habe ich auch dem einen oder anderen Braunschweiger die Unterhose so hochgezogen, weißt du? Ach so, hinten so. Mhm. Habe ich gemacht. Mhm. Und man kann auch sagen, ist genug geredet jetzt über das Spiel, ist zu langweilig gewesen. Dann haben wir denn noch sonst einen Knaller? Möchtest du über deine Gladbacher reden? Naja, reden, es war ein bisschen mehr Glück als Verstand dabei beim Sieg der Gladbacher, die lange Zeit nicht so aufgetreten sind wie in den letzten Wochen zu Hause. Allerdings benötigte es da nur den in der Rheinischen Post, glaube ich, so bezeichneten Dosenöffner Juan Arango, der dann mit einem tollen Fernschuss das 1-1 machte. Und dann fluppte es auch. Aber man muss da natürlich auch in so einer kurzen Ausgabe einfach mal dieses Wembley-Tor nennen, was wohl nicht drin war, meiner Meinung nach. Aber da scheiden sich ja immer noch die Geister. Ansonsten finde ich aber auch noch wichtig zu nennen, vielleicht kannst du dazu noch was sagen, dass das Spiel in Leverkusen, denn da sind 8 Tore gefallen. 2 Tore wieder Lasogga. Kurze Frage an dich, Pocho. Mhm. In Anbetracht dessen, Mario Gomez, broken. Miroslav Klose, shattered. Wie heißt er noch? Wie heißt denn der noch? Der Stürmer da. Der so Minecraft-Würfel auf den Schultern hat. Heißt denn die Hauptfigur von Minecraft nochmal? Max Kruse, genau. Mhm. Weiß ich nicht, ob das der Go-Through-Guy ist im Moment. Im Moment gehe ich natürlich davon aus, was ich jetzt für diese beiden Spiele, Italien und England, so im Kader hinschicke, davon kann ich auch ausgehen, dass das noch mit zur WM fährt. Ja? Und ich finde schon, Pocho, dass der Kruse mit zur WM sollte. Ja. Aber wenn ich mir vorstelle, dass es eines der besten Mittelfeldzisse und dann da vorne Minecraft-Guy Kruse steht und auf der anderen Seite Argentinien, Spanien oder Brasilien steht, dann sei mir nicht böse, dann scheiße ich mir ein, weil ich weiß nicht, wer dann die Tore schießen soll. Der ist definitiv ein spielstarker Stürmer, aber so den richtigen Impact versprüht er leider nicht, wie auch nicht Volland. Aber worauf ich eigentlich drauf hin wollte, Pierre Michel Suzanne Lasogga. Pocho, sollte man jetzt nochmal sagen, wenn du Jogi Löw, mach da immer, sein solltest, würdest du nicht nochmal kurz sagen, komm, Pierre Michel Sandy, möchtest du nicht nochmal kurz schnuppern? Nur, dass er dabei ist. man hätte ihn vielleicht für die zwei Spiele jetzt einladen können, das stimmt schon. Aber dann, die Stimme versagt schon wieder. Ist es kein Problem. Dann wäre es so gewesen, dass er sich natürlich auch direkt Hoffnungen auf sowas gemacht hat. Wo du natürlich recht hast, ist meiner Meinung nach, dass die Stürmersituation nicht rosig aussieht. Und klar, auch wenn ich im Moment natürlich sein Spiel sehr genieße, besonders als Gladbach-Fan, auch die Entwicklung von Max Kruse als sehr stark sehe, auch die Marktwertentwicklung muss man da nennen und so weiter. Allerdings sehe ich auch so, dass wir da auch noch einen gestandenen, wirklich guten Stürmer haben müssen. Und, ist ja nun Lasogga nicht. Aber eben. Ich finde schon, dass wir eine Stürmerkante brauchen, weil wenn es... Ach so, so meinst du das. Ja, wenn es 70. Minute ist oder 75. und es steht 0-1, dann muss ich wirklich auf meine Spielphilosophie verzichten und dann auch einfach mal Flanken schlagen. Also so okay, sehe ich das. Aber da hast du auch zum Beispiel, da erinnere ich noch an das Spiel gegen Polen, als zum Beispiel in Oliver Neuville dann in der kurz vor Ende noch das entscheidende Tor zum 1-0 macht. Ja, so ein Speed-Upgrade, ne? Ja. Ne? Oh, man hatte immer solche Spieler, die sowas auch gebracht haben. Ne? Aber ich sag mal so, dass das Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft, um das jetzt auch nicht zu weit auszuführen, stellt sich im Moment halt auch dementsprechend um, dass ein Stürmer nicht mehr die wichtigste Tore schießende Produktion ist. Mhm. Und von daher ist vielleicht Max Kruse wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Übrigens, weißt du eigentlich, dass ich im Stadion war, als David Odonkor das wichtigste Spiel seines Lebens gemacht hat? Nein. Ich war im Stadion in Dortmund bei der Fußball-WM 2006. Okay. Gegen Polen. Mhm. War doch Polen, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass ich mich in dem Jahr... das war kein gutes Jahr. Für dich persönlich? Ja, für mich persönlich im Nachhinein. Ach, egal, weiter. Hm? Larfilm hat mir gerade einen Film verschickt. Soll ich mal gucken, welcher das ist? Mhm. Ich habe ja The Road gekriegt. Ja, The Road. Oh, ey, der wird so. Die wird so scheiße gehen, Potsch. Ich sag's dir, aber der Film ist so gut. Der Film ist so gut. Ich freue mich. Der ist so gut, der Film, Alter. Ey, wenn du ein bisschen auf Endzeit stehst. Ey, wird so gut. World War Z mit dem Brad Pitt. Bin ja mal gespannt, was das wird. Okay, wo waren wir? Bei Michel Lasogga. Ich finde schon, dass man ihn einfach mal testen. Er ist sehr stark im Moment. Mhm. Da gibt es nichts zu sagen. Der trifft wie am Fließband. Das ist vielleicht im Moment der Stürmer mit den meisten Torerfolgen, die man so in Deutschland sehen kann, von deutschen Stürmern, die da mitfahren könnten. Allerdings, ich weiß nicht, ob er das schon verdient hat. Es wird sehr früh, aber in Anbetracht der Tatsache, dass jetzt zwei wichtige Testspiele vorstehen. Und ich glaube, ich auch meine, dass man in diesem Dunstkreis der Nationalmannschaft, also wenn man einfach nur mal mitfährt und mittrainiert, noch mal ein bisschen mehr rausziehen kann, wenn ich Jogi Löw bin. Weißt du, was hat er für Qualitäten, was für Defizite? Ich glaube, das kann man noch besser erkennen, wenn man mal selbst Trainer von ihm war. Auch wenn es jetzt nur für 14 Tage ist. Weißt du, was ich meine? Ja, natürlich, klar. Ja. Ich glaube auch, dass es sehr, sehr verfrüht gewesen wäre, ihn jetzt zu holen. Aber wir haben im Sturmbereich Probleme. Ja. Weil zu viele verletzt sind. Ich habe übrigens gerade die Torjäger-Tabelle aufgeöffnet. Das sagt man so bei uns im Norden. Auf Platz 5 mit 7 Toren Roberto Firmino. Atletico Madrid ist interessiert. Ja, ist heiß, auf den habe ich gelesen. Heiß. Kann man schon erhöhen. Heiß, ja. Auf Platz 4, Vedat Ibisevic, ist eine Bank. Trifft immer, darum auch in meiner Communio 11. Auf Platz 3, mit 8 Toren, Pierre-Michel, PMP, PML, wie ich ganz gerne sage. Pimmel. Lasogga mit 8 Toren und auf Platz 2 ebenfalls mit 8 Toren, Manchu Picchu. Und auf Platz 1... Robert Lewandowski mit 9 Toren. Mhm. Ja, also läuft, würde ich sagen, bei Lasogga. Steht auf jeden Fall wirklich sehr gut da und hat ja mit dem Wechsel von Hertha anscheinend in Richtung Hamburg genau alles richtig gemacht. Ich hätte es nicht erwartet. Wenn du mich vor ein paar Wochen gefragt hättest, hätte ich gesagt, der versauert da auf der Bank. Absolut, völlig richtig. Beide haben es richtig gemacht, auch der Schellbrett in Berlin. Spielt auch, spielt gut. Ja. Super, hoppi, da haben sie mal alles richtig gemacht, der alte, wie heißt der Manager von Hamburg? Kreuzer. Kreuzer, der Kreuzer. Das ist auch hier Kreuzer, das eiserne Stein, ne? Ach nee, Steiner, das eiserne. Das war Steiner, das alterne Kreuz. Ich habe übrigens lange nicht mehr dummes Schwein gesagt. Ich finde, in jeder Ausgabe sollte ich zu irgendwem dummes Schwein sagen. Und Oliver Kreuzer, du bist wirklich ein dummes Schwein. Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Ja, Bayern gegen Augsburg. Du hast gesagt, der Elfmeter war der Freistoß von Ribéry, den kann man mal machen, oder? Fantastisches Tor. Habe ich ja auch direkt geschrieben. Ich bin ja Samstag spät nach Hause gekommen nach der Arbeit und habe mir das im aktuellen Sportstudio angeguckt. Ich auch. Ja. Es hat irgendwie so ein Flair gehabt, ne? Das sich im Sportstudio einfach mal anzugucken. Absolut. Ich vermisse auch irgendwie die Zeiten, als es nur das gab, um ehrlich zu sein. Aber egal, anderes Thema. Nein, der Freistoß, das war wirklich mal, wie du es genannt hast, reingepeitscht. Wie so ein Peitschenhieb. Ja. Ne? Der zum Schluss dann nochmal diesen Knalleffekt, wenn er die Schallmauer durchbricht. Mhm. Ne? Da, psch, ja, tolles Tor. Steht dem ersten Tor auch und nichts nach. Auch von Boateng hätte ich so eine technische Meisterleistung fast schon nicht erwartet. Nee. Also wie der sich da wirklich dreht und mit dem Ball und dann den wirklich vollendet da oben reinhaut. Hut ab und auch Hut ab dafür, dass Boateng nach der Verletzung von Subotic, die man auch noch erwähnen sollte, fällt bis zum Saisonende aus, direkt via Twitter geschrieben hat, dass er ihm alles Gute wünscht und so weiter. Hätte ich nicht gedacht, dass es das zwischen Bayern und Dortmund-Spielern gibt, anscheinend doch. Hätte ich auch nicht gedacht, das stimmt. Hut ab. Chapeau. Wir waren aber eigentlich bei Leverkusen gegen Hamburg, da haben wir eigentlich alles gesagt, oder? Der Son hat ja wirklich eine Leistung da abgebrettert, der Wahnsinn. 3 Tore. Hoi, hoi, hoi. Da wollte das am alten Club mal zeigen. Ja. Wolfsburg natürlich, die Überraschung des Spieltags, gewinnt 2:1. Leider verdient gegen den BVB. Erste Halbzeit war der BVB stärker, aber sie konnten nicht so richtig Kapital schlagen aus ihren Chancen. Starker Freistoß von Reus. Irgend so ein Eierkopf da beim Doppelpass hat gesagt, einer der besten Freistoßschützen Europas, Reus. Schon guter. Aber ich finde ja, er liefert nicht so richtig in der Nationalmannschaft ab. Na doch, doch, doch. Ich bin von Reus immer noch sehr überzeugt. Sowohl in der Nationalmannschaft als auch bei Dortmund. Hat mit dem Wechsel da auch natürlich alles richtig gemacht, ist wieder zu Hause, hat konstant starke Form und hat auch, glaube ich, schon 6 Tore diese Saison geschossen. Das ist eine Menge. Das stimmt natürlich. Du hast natürlich wie immer recht. Hoffenheim gegen Hertha. Weiß ich gar nicht mehr, was da los war. Ja, Ramos hat ein bisschen getroffen, ne? Stimmt. Ramos, der ballert sich da auch in die Herzen. Ja. Nee, Hertha bestätigt den Aufwärtstrend. Steht immer noch oben mit dabei. Es verliert nichts an Punkten, gewinnt auch solche Spiele auswärts, jetzt, wo es dann auch hin und her ging bei diesem Spiel. Und her und hin. Und das auch noch. Und ja, da ging es zur Sache. Hertha bleibt in der Spur. Preetz hat übrigens verlängert, glaube ich. Ne? Ach du Scheiße. Das ist auch ein dummes Schwein, du. Ja, oder nicht? Ich mag ihn auch nicht, nee. Gladbach haben wir. Haben wir irgendwas noch? Nee, dann kommen wir schon die Sonntagsspiele. Das ist das Südwestduell. Mainz gegen Frankfurt. Die Frankfurter, die machen mir so ein bisschen Sorgen. Weil ich finde, da kann man den Trademark wieder setzen. Wirklich. Frankfurt. Verloren gegen Tel Aviv. Komisch, 4:3 da gegen so eine Eumeltruppe da. Und da war so ein, da war der Präsident oder sowas bei Sky 90. Ey, ganz im Ernst, ich gucke jetzt schon ein paar Jährchen Fußball, aber diesen Bilderbuchproleten habe ich noch nie gesehen. Das war so ein richtiges Assi-Schwein. Weiß auch gar nicht mehr, wie der heißt. Also, da habe ich mir auch gedacht, du, das hat mir nichts gefehlt, dass ich den die letzten 27 Jahre nicht wahrgenommen habe. Ja. Und ja, für Mainz freut es mich eigentlich. Ich mag. Ja, Mainz steckte so schon ziemlich in der Krise, hat viele Spiele nacheinander verloren. Allerdings muss man auch sagen, natürlich freut es einen für Mainz. Für Frankfurt freut es mich nicht. Ich hätte die Frankfurter klar stärker erwartet, besonders aufgrund der Einzelspieler, die da wirklich gut sind bei der Eintracht. Das muss ich einfach mal sagen. Aber in der Liga läuft es da gar nicht rund. Und Fee wird da auch irgendwann in die Kritik geraten, glaube ich. Der Präsident oder Manager, ich glaube, der Manager ist ja der mit diesen schmalzigen schwarzen Haaren, ne? Ich glaube schon, ja. Auf jeden Fall, vielleicht ist es auch einfach nur so ein Maskottchen. Das kann natürlich sein. Der hat gesagt, ist alles gut. Mit dem Trainer, mit dem Manager, mit dem Monanger, sagt man. Direktor Monanger. Ist alles super, alles klasse. Nur eins fehlt, das sind die Siege. Hm. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht das Wichtigste ist. Könnte man so sagen. Dann es geht im Fußball auch um Tore. Muss man er hat sagen. Gesagt, dass alles so harmonisch wie noch nie ist bei mhm. Eintracht. Und da sage ich jetzt mal, da bin ich ganz glücklich, dass ich da so einen kahlrasierten Ostdeutschen bei mir in meinem Club habe, der ab und zu mal sagt, auch wenn man gewinnt, da ist noch nicht alles Gold, was glänzt und auch mal negative Dinge anspricht. Dankeschön, Herr Sommer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich finde es immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, dann fehlt irgendwann die Reibung. Das hast du schön gesagt, ja. Das ist richtig. Der SSC Freiburg verliert gegen den VfB Stuttgart. Mhm. Ha! Oh, muss man auf die Tabelle gucken, Poncho. Oh. Sieht nicht gut aus. Oh Gott, jetzt habe ich es gesehen. Mhm. Mhm. Punktgleich mit dem BTSV. Mhm. Noch mehr Gegentore als der BTSV. Auf Platz 17 der BTSV und auf 18 die Klubberer. Oh. Kein Sieg für die Klubberer in dieser Saison. Oh. Die steigen auch ab. Die steigen ab. Patscho. Fels in der Brandung. Ich glaube, der Fels, der ist weggespült worden. Ist unterspült worden. Der ist weg. Der ist, ja, ne, da ist eine Verspülung. Hm. Ich habe es am Anfang gesagt. Ich predige es. Seit Jahr und Tag. Die Klubberer steigen ab. Und mit diesem Trainer da oder was das ist. Das ist ja eher eine Karikatur eines Trainers. Da haben sie sich keinen Gefallen getan. Da haben sie sich keinen Gefallen mitgetan, Pacho. Ah, es sieht für Freiburg und für Nürnberg bitter aus. Bitter. Ansonsten, Hannover kommt langsam in der Realität an. Noch zwei Plätze runter. Dann haben wir die Endplatzierung. Bayern mit 27 zu 7 Toren. Ich wollte jetzt was Negatives sagen. Weißt du, was mir dann aufgefallen ist, Pocho? Es hat keiner weniger gegen. Ja, nichts Negatives. So kam man zu den Dortmundern. Zweiter. Da gehören sie auch nicht hin. Leverkusen. Es ist der ewige Dritte, oder? Ja, gefühlt jetzt mittlerweile schon. Hä? Aber sie holen natürlich auch da auf. Ne? Sind jetzt punktgleich mit den Dortmundern. Sind punktgleich mit Dortmund und das schwankt mir aber noch alles zu sehr. Dann spielst du in der Champions League Larifari und dann gewinnst du 5-3 da in der Bundesliga. Und ich habe das Gefühl, für die Bundesliga ist die Truppe wirklich sehr gut bestückt. Aber dann für Europa, da fehlt es dann doch noch an allen Ecken und Enden. Ah, schade drum. Schade drum. Dann auf Platz 4. Mensch, hoppa, hoi, hoppi. Die Champagner-Fußballer. BMG. Plus 12 Tore. Boah. Wie war nochmal die Tordifferenz bei Bayern? Die habe ich schon wieder vergessen. Ah, plus 20. Und auf Platz 5. Gladbach hat aber ein Tor mehr geschossen als die Bayern. Ja, stimmt. Naja, dafür haben wir halt ein paar Spiele mehr gewonnen. auf Platz 5. Ich habe es euch gesagt, liebe Leute. Der drittgrößte Etat der Liga, die Wölfe, mit denen ist zu rechnen. Pocho, und so sehr ich dir auch den vierten Platz gönne, aber auf die müsst ihr aufpassen. Wie ein Schießhund. Wie ein Schießhund. Pocho. Es kommen noch Wolfsburg und Schalke, beide, glaube ich, in der Hinrunde nach Gladbach. Von daher. Ja, ich habe gesagt, ich würde sagen, Schalke, wenn alle fit sind, ne, der Verfahren war jetzt wieder da. Haben wir über die eigentlich geredet gerade? Nee, ne? Nee. Schalke gegen Bremen. Wie ging das aus? 3-1. 3-1 für? Schlacke. Siehste, auch wieder gewonnen. Guck mal, Sechster. Ich würde aber Schalke ein bisschen stärker einschätzen als Wolfsburg. Auf die müsst ihr aufpassen, Pocho. Aber Wolfsburg wird kommen. Die werden viel, denke ich mal, auch im Winter noch was kaufen. Der Alois hat beim Doppelpass gesagt, wir werden auch auf Nachhaltigkeit achten. und auf junge Spiele, aber auch weiter Stars verpflichten. Pocho. Tja. Ich sehe da schon den Minecraft-Kopf bei einem Wölfen spielen. Ah. Schnickschnack. Und hier, der Hildebrand hat wieder so eine Slapstick-Geschichte gehabt. Ja, aber da muss man doch auch mal aufhören mit. Ist doch gut jetzt. Na gut, wenn du das sagst, dann. Nein, aber wirklich. Also, solche Dinger leistet sich auch ein Manuel Neuer. Naja. Und jetzt jede Woche, also irgendwann ist auch gut. Es hat sich nichts geändert. Ich finde, wir sollten viel mehr Druck auf die Spieler ausüben. Und ich finde, die haben noch nicht genug Druck. Auch medial sollte da wesentlich mehr passieren. In ihren goldenen Käfigen. Das widert mich an. Hertha BSC auf Platz 7. Ey, das ist doch wirklich eine Cinderella-Story. Die Cinderella-Story der Saison. Wir haben ja jedes Jahr eine. Letztes Jahr war es ja Freiburg und Frankfurt. Und jetzt haben wir die Herthaner. Und ich habe auch nicht das Gefühl, als wenn die groß einbrechen. Obacht natürlich, vor 2 Jahren war das mit dem Bubble-Ding. Ne? Da waren sie auch ganz stark in der Hinrunde und sind dann in der Rückrunde richtig abgeschmettert. Hatte man da auch nicht das Gefühl. Aber ich glaube, der Luhukay und alles, das läuft. Das ist alles sehr ruhig, sehr gediegen. Und ich habe das Gefühl, die kommen da unter die Top 10. Super. Hoppi. Hast du keine Meinung zu Berlin? Du musst das auch. Das ist unsere Hauptstadt. Unsere Hauptstadt von der BRD. Ja, nein. Ich wie gesagt, ich habe es ja eben auch beim Besprechen des Spiels gesagt. Ich glaube wirklich auch, dass die Hertha nicht unbedingt da einbrechen wird oder dass es da irgendwie dazu kommen wird, dass sie in einer Region von 12, 13, 14 spielen werden. Ja. Wenn die so weitermachen, wenn die mannschaftlich so geschlossen bleiben, wie sie im Moment auftreten, kann da auch wirklich dieser Platz 7, 8, 9 absolut drin sein. Pacho, kurze Zwischenfrage. Inwieweit bist du in den Wettskandalen in Österreich involviert? Wie ich da involviert bin. Wie du da involviert bist, du hast mich schon richtig verstanden. Du kannst hier ehrlich sein. Ernst und ehrlich. Ich möchte darüber eigentlich mich on-air nicht äußern. Du weißt, dass auch ich dir dann die kleinen Finger abschneiden muss. Habe ich nichts gesagt. Übrigens, es gibt eine mit so einem Seitenschneider, weißt du? Mit so einem Zigarrenknieper. Nee, mit so einem Knieper. Mit so einem Seitenschneider. Es gibt jetzt Mafia-Leaks. Ja? Gibt es jetzt so eine Mafia, da können Mafia-Aussteiger ein paar Sachen posten. So das ist nett für die auch. Und VG-Leaks gibt es jetzt auch Mafia-Leaks. Mhm. Ja. Stuttgart auf Platz 8. Top, glaube ich. Top. Mainz auf 9. Ist auch okay. Ich hätte sie schlechter geschätzt jetzt. Nach den ganzen Ergebnissen. Ja, gut. Man muss ja auch nicht zu allem eine Meinung haben, Pocho. Richtig. Bremen auf Platz 10. Obwohl die davor sind, die gehören da auch eigentlich alle hin. Die Bremer. Die Bremer profitieren immer noch von den ersten 2 Spieltagen. Weil sie dagegen so Gurken gespielt haben, ne? Ja, und da 2 Siege geholt haben. Zieh die davon ab und Bremen steht da unten mit dabei. Ja. Und jetzt kommt gerade die Hausherrin. Hallo? Hallo? Ach, guck mal. Dann 96 auf der 11, brauchen wir nichts zu sagen. 1899 Hoffenheim, die werden noch kommen, ich sag's dir. Ja, die sind offensiv sehr stark, das sieht man auch am Torverhältnis. Nur defensiv sind sie halt auch sehr schwach, das sieht man genauso da. Stimmt, kann man nichts hinzufügen. Augsburg, ich glaube, we love Augsburg, oder? Ja, definitiv. Ich bin ja immer noch davon begeistert, wie der Mann zwischen Augsburg-Trainer und Formel-1-Rennstall hin und her jetten kann. Das ist unfassbar. Für mich ist Jenson Button Markus Weinz hier. Ist er das, ja? Mhm. Hm. Der HSV, komisch. Da mag man sich gar nicht hinreißen lassen zu einer Aussage, ob es da jetzt nach oben oder nach unten geht. Ich finde, der Van Marwijk-Effekt ist verpufft. Hat zumindest SSN auch so irgendwie getitelt. Ich die reine Verpuffung. Weiß nicht, ob es da jemals einen gab. Mhm. Weil sie haben auch unter Fink mal gut, mal schlecht gespielt. Weißt du, was ich meine? Ja, na klar. Komisch. Aber absteigen der Dino wäre natürlich auch doof. Obwohl, wäre auch lustig. Eintracht Frankfurt. 15. Eigentlich sind so viele Clubs, die noch nach oben müssten eigentlich. Das wird so spannend, dieser Abstiegskampf dieses Jahr. Es ist auch so eng. Ja, wirklich. Es ist wirklich punktetechnisch sehr eng und auch leistungstechnisch sind alle so am Schwanken. Dann, ja, haben wir gerade schon gesagt, Freiburg auf der 16, 17, BTSV 18, Nürnberg, ich glaube, mit den dreien können wir auch so rechnen. Ja. Oder? Leider ja. Bei Freiburg muss ich sagen, leider ja. Relegationsspiel, wer ist gerade Dritter in der zweiten Liga? Weiß man das? Weiß man bestimmt, ich aber gerade nicht. Ich guck mal schnell. Ich denke, es ist entweder Union Berlin oder Greuther Fürth. Völlig falsch, natürlich. Es ist Kaiserslautern. Stimmt. Ja. Danke. Erster ist aber immer noch der FC, auch wenn sie am Wochenende verloren haben. Haben sie verloren gegen? 1-0 haben sie verloren. Ei Gott. Mann. Gerade jetzt, wo auch das alles anfängt da bei euch, diese Sachen da mit so Verkleiden und so. Ja, zweitens. Ich ja gar nichts von sowas. Ja, ich sowieso nicht. Ich bin da ja, also ich. Lass mich immer zum Schluss da hinreißen. Ich sag dann immer, nee, dieses Jahr, nee, ich mach nichts. Nee. Und dann, nee, kannst aber auch nicht so rausgehen, ohne was anzuziehen. Und dann kommt dann sowas wie letztes Jahr da raus. Du erinnerst dich. Ich erinnere mich. Ja. Das wäre die Tabelle. Zweite Liga, gucke ich mir jetzt. Können wir ja mal einen Sonderpodcast machen. Ja, zur 150. Ausgabe. Machen wir zur 150.000. Ausgabe. Machen wir dann was. Aber nur in schriftlicher Form. Kann man sich dann aber auch nur runterladen. Kann man sich runterladen, aber dann kodiert nur. Ja, und läuft nur unter DOS. Ja. Ja, mit Einsen und Nullen nur. ASCII, ne? Wenn man ASCII fließend lesen kann, dann hat man dann seine wahre Freude damit. Ich kann das sehr fließend. 1-0-0-1-0-0-1-1-1-0-0-1-1-1-0-1. Was hast du jetzt gerade programmiert? Guybrush Threepwood? Nee. Ich habe gesagt, wir wollten eigentlich eine schnelle Ausgabe machen und machen schon wieder zu lange. Stimmt. Fandest du nicht auch, dass beim Doppelpass der Herr Wolfus krank aussah? Er sah nicht nur krank aus, er war ganz schlecht eingekleidet. Also wenn da derjenige war, der ihm die Klamotten rausgelegt hat. Ja, aber er wirkte sehr erkältet und kränkelte etwas. Aber schon lange, weißt du noch, als wir irgendwie vor ein, zwei Monaten mal irgendwie Champions League geguckt haben. Haben wir es auch gesagt, ne? Ja, haben wir das auch schon gesagt, dass er richtig schlecht und krank aussieht. Hat er nicht auch abgenommen? Ja, finde ich auch. Er sieht nicht mehr so gut aus. Also gut, in gut meine ich gesund. So, er sah halt vorher sah er halt gesund aus und jetzt irgendwie nicht mehr so. Wir drücken die Daumen. Der beste deutsche Fußballkommentator. Augenhöhen gleich mit Frank Buschmann. Oh oh, Man United, Reus für Kagawa. Ja, es gibt da so Gerüchte, ne? Was machst du denn da? Was guckst du hier um die Ecke? Was suchst denn du? Was suchst denn du? Wie geht's denn dir überhaupt? Ach, naja. Wir machen jetzt hier ganz zackig. Sag's auch. Wie bitte? Was? Ja, du machst zu, ja. Genau. Tschüss. Schöne Grüße an alle Hörer und auch an Pocho, oder? Auch an Pocho. Ja, danke. Zurück. Zurück? Erstmal nur von Pocho, von den Hörern weiß ich jetzt noch nicht, weil es ist ja keine Live-Sendung. Gut. Selbst wenn es eine Live-Sendung wäre, würde es ja auch Quatsch sein, weil die könnten ja nicht antworten. Die können ja nur hören. So. Pocho. Kommen wir zum Tippspiel. Und dann sind wir auch schon durch. Tops und Flops. Und dann war unsere schnelle Nummer hier ganz schnell geflutscht. Ein Quickie. Tippspiel. Oh, jetzt kommt gerade der Ricky online. Jetzt geht's auf Schlag, auf Schlag. Wollen wir den kurz reinholen? Ja, bitte. Ganz schnell. So, kleine technische Probleme braucht man auch bei so einer Podcast-Situation, aber das stört uns weiter gar nicht. Das Tippspiel, Pocho, und ich glaube, da bist du ja der große Gewinner. Ja, der große Zampano, würde ich fast sagen. Ja, auch das möchte ich sagen. Richtig, Pocho. Ja, also da, das war echt mal auch mit dem Sonntagsspiel, was dann echt noch 3-1 ausging. Muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich den Vogel abgeschossen mal. Da muss ich auch mal ein Stück weit mir selbst auf die Schulter klopfen. Okay, es gibt keinen dritten Platz mehr tatsächlich, sondern zwei zweite Plätze. Und zwar hast du 18 Punkte geholt. 18 sagenumwobene Punkte. Drei richtig getippte Spiele. Das ist ja der Wahnsinn. Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja historisch. Ja. Und hast damit 134 Punkte insgesamt. Ich habe 13 Punkte gemacht, damit die zweitmeisten, und habe damit auch 134 Punkte. Jetzt sind wir Kopf an Kopf, Pacho. Auch noch genau die gleichen Tagessiege auch, ne? Genau gleiche Tagessiege. Es ist wirklich irre. Die wenigsten Punkte hat Ricky gemacht mit 11 Punkten. Er hat nicht ganz so viel verloren auf mich und damit jetzt auch neuerdings auf dich. Also das Feld, das rückt weiter zusammen. Die Geschichte scheint wohl doch noch mal spannend zu werden. Es wächst zusammen, was zusammengehört. Ricky hat 148 Punkte. Damit ist er 14 Punkte, müsste ich fast meinen, vorne. Oder? Ja. Ist richtig, ne? Ist fast richtig, ja. Und ja, er ist noch nicht ganz auf Schlagdistanz, aber fast. Aber man sieht natürlich an diesem Spieltag wunderbar, dass wir exakt zwei Spiele alle drei falsch getippt haben. Mhm. Drei Spiele haben wir alle falsch getippt. Stimmt. Das Frankfurt-Main-Spiel haben wir auch beide, alle drei falsch getippt. Unfassbar, ne? Ja, irre. Unglaublich. Das ist, also, der Wahnsinn. Wir müssen dann auch mal zu den Tops und Flops kommen. Wie gesagt, es ist ja heute eine zackige, kurze Power-Sendung. Tippspiel so spannend wie noch nie, kann man meinen. Ja, ein Krimi. Es ist wirklich ein Krimi. Es ist ein Fünfsatz-Krimi. Ja. Möchte ich fast meinen. Schimanski ist da. Oh, kam jetzt, ne? Mhm. Scheiße. Sagt er immer, ne? Ja, sagt er immer. Sagt er. Ist ja auch ein altes Raubein. Jetzt ruft der Bruder hier an. Das soll uns aber weiter gar nicht stören. Wir kommen jetzt kurz zum Ende, denn die Tops und Flops stehen uns schon vor der Tür. Mein Flop ist Von Torras Verwirrtheit beim Doppelpass. Ja, das gibt's doch gar nicht, oder? Ja, er scheint da schon einen Krombacher zu viel gehabt zu haben. Wie viele zieht er sich so rein im Vorfeld? Im Vorfeld? Ja, ich meine, dann ist Mittag, dann hat er schon einen halben Kasten weg bestimmt, oder? Ach, doch einen halben Kasten, ja? Ja. Okay, also der ist meiner Meinung nach nicht mehr tragbar für diese Sendung. Der hat keinen Durchblick mehr, vergisst oft die Sätze, die er ausformulieren wollte. Und für mich eine Katastrophe. Pocho, dein Flop? Mein Flop der Woche, Gagelmann. Ja. Da versagt doch ein Stück weit wieder die Stimme. Gagelmann hat angeblich, wir wollen ja keinem was unterstellen, hat angeblich gesagt zu einem Spieler von Augsburg, als eine Diskussion angefangen hat, ich zitiere, sonst würde ich solche Wörter nie in den Mund nehmen. Ja. Er hat gesagt, verpiss dich. Wenn das wirklich wahr ist. Das wäre ja also ein dickes Ding. Aber nein, das Schlimme finde ich dann wird daraus so ein Ding gedreht bald, dass dieser Schiedsrichter auch kein Spiel mehr pfeifen wird. Und das ist doch nur menschlich, dass sowas mal passiert. Was weiß man, was der Spieler zu dem Schiedsrichter gesagt hat? Du alter Zipfelklatscher. Ja, wenn er das gesagt hat. Nee, was denn? Ja. Was meinst du denn? Ja, verpiss dich doch. Ach so. Mein Top des Spieltages ist ganz klar der Name des dritten Torwarts von Mainz. Oh, wie ist denn der? Loris Karius. Das ist ja der Wahnsinn. Wie kann man denn nur so verkifft sein als Eltern, oder? Loris Karius. Loris Karius. Super. Aber hat gut gehalten. Wenn man da Syndrom hinterhängt, dann würde man sagen, das ist eine Krankheit, oder? Würde man sagen, ach, der arme Mensch. Ja. Oh Gott. Hat er das Loris Karius? Hat er auch mal auch gehabt. Oh, die hatte auch Loris Karius. Oh Gott, im Endstadion. Stadion. War ganz schlimm, die wusste nichts mehr. Hey, oh Gott. Und dein Top? Mein Top der Woche ist der Sportskamerad Tah vom HSV. Ja, stimmt. Du bist ja schon ein Förderer in jungen Jahren schon von ihm. Ja, was heißt in jungen Jahren? Es lief mal auf Sky so eine tolle Doku. Hab ich auch gesehen, Über junge Talente. Und da war er auch dabei. Da war er mir auch schon sehr sympathisch, weil er sehr bodenständig wirkt und so weiter. Und der hat es geschafft, in dieser Saison von Anhieb einen Stammplatz sich zu erkämpfen bei den Hamburgern in der Innenverteidigung. Hat jetzt wohl einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben, verdient da 5 Millionen Euro. Mit 17 Jahren, Hut ab, mein Top der Woche. Hast wieder einen tollen Top der Woche. Also das ist der beste Top dieser Woche von dir. Ja, diese Woche, ja. Ja. Einen besseren habe ich diese Woche von dir noch nicht gehört. Mhm. Poccio, das war unsere kurze, spritzige, peppige Power-Ausgabe. Ja. Und ich bedanke mich. Es war wirklich schön. Man muss ja nicht immer so lange. Man kann ja auch. Nee, ich war ja auch gerade frisch geduscht. Das war wirklich wie so ein kurzer, ne, kleiner. Dafür nächste Woche machen wir wieder 8 Stunden. Ja, mindestens. Ja. Oder eine 24-Stunden-Ausgabe. Nee, wir haben ja gesagt, wir machen keine 24-Stunden-Ausgabe. Wenn, machen wir eine 48-Stunden-Ausgabe. Ich bedanke mich bei dir, Poccio. Ich danke dir. Tschüssi. Tschüss.